Test 9, Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Was brauchen die Jugendlichen für den Kochkurs? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Linda, freust du dich auch schon auf unseren Kochkurs morgen? Hallo Tommy, ja klar freue ich mich sehr darauf. Gerade war ich im Supermarkt und habe Orangensaft und Apfelsaft gekauft, wie mir Frau Meier, unsere Kursleiterin, gesagt hat. Hast du auch mit den anderen gesprochen? Ja, Anna bringt Bananen und Äpfel für den Obstsalat mit. Aha, hoffentlich wählt sie die richtigen Äpfel aus. Schön rot und saftig. Und was besorgst du? Ich gehe morgen früh zum Bäcker und bringe frische Brötchen mit. Sonst noch etwas? Frau Meier bringt Würstchen und Elli bringt Kartoffeln mit. Richtig, für den Kartoffelsalat. Hoffentlich vergisst Angelika den Zucker für den Obstsalat nicht, sonst wird er sauer. Ja, das hoffe ich auch. Den sauren Obstsalat mag ich auch nicht. Ja, dann mal sehen, wie unser Essen wird, obwohl ich lieber Kartoffeln mit Fisch essen möchte. Kartoffeln mit Fisch? Das schmeckt nur dir. Du hast ja keine Ahnung. Ende von Teil 2.